Abschnitt 3 aus Das Leben der Bienen von Maurice Maeterlinck, übersetzt von Friedrich von Oppeln-Bronikowski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das Schwärmen, Teil 1. Die Bienen des von uns erwählten Bienenstockes haben also die Starrer des Winterschlafes abgeschüttelt. Die Königin beginnt von Anfang Februar an wieder Eier zu legen. Die Arbeitsbienen befliegen die Anemonen, Narzissen, Veilchen, Saalweiden und Haselnusssträucher. Der Frühling hält seinen Einzug. Die Speicher und Keller strotzen wieder von Honig und Blütenstaub. Und Tausende von Bienen erblicken täglich das Licht der Welt. Die ungeschlachten Drohnen kriechen aus ihren großen Zellen, laufen auf den Waben herum und der Bevölkerungszuwachs der Stadt wird bald so groß, dass Hunderte von Arbeitsbienen, wenn sie abends vom Felde heimkehren, kein Unterkommen mehr finden und genötigt sind, die Nacht auf der Schwelle zuzubringen, wo viele vor Kälte sterben. Eine allgemeine Unruhe ergreift das Volk und die alte Königin gerät in Aufregung. Sie ahnt, dass sich ein neues Schicksal vorbereitet. Sie hat ihre Pflicht als Mutter gewissenhaft getan und nun führt ihre Pflichterfüllung zu Verwirrung und Trübsal. Eine unabweisliche Notwendigkeit bedroht ihre Ruhe. Bald wird sie die Stadt ihrer Herrschaft verlassen müssen. Und doch ist diese Stadt ihr Werk, ihr eigenstes Ich. Sie ist keine Königin im menschlichen Sinne. Sie gibt keine Befehle. Sie ist, wie die letzte ihrer Untertanen, einer verhüllten Gewalt von überlegener Weisheit unterworfen, die wir einstweilen, bis wir sie zu entschleiern versuchen, den Geist des Bienenstockes nennen wollen. Sie ist die alleinige Mutter und das Werkzeug der Liebe. Sie hat die Stadt in Unsicherheit und Armut gegründet. Sie hat sie unaufhörlich mit ihrem eigenen Fleisch und Blut bevölkert. Und alles, was darinnen lebt, Arbeitsbienen, Drohnen, Larven, Nymphen und die jungen Prinzessinnen, deren baldiges Ausschlüpfen ihren Aufbruch beschleunigen wird und deren eine ihr vom Geiste des Bienenstockes schon zur Nachfolgerin bestimmt ist, ist aus ihren Weichen hervorgegangen. Wo befindet sich dieser Geist des Bienenstockes und wo hat er seinen Sitz? Er ist nicht wie der individuelle Instinkt des Vogels, der sein Nest mit Geschicklichkeit baut und andere Himmelsstriche aufzusuchen weiß, wenn der Tag des Wanderns wieder angebrochen ist. Er ist ebenso wenig eine mechanische Gewohnheit der Gattung, die nur vom blinden Lebenswillen beseelt ist und sich an allen Ecken des Zufalls stößt, sobald ein unvorhergesehener Umstand die Abfolge der gewohnten Erscheinungen durchbricht. Im Gegenteil, er folgt Schritt für Schritt den allmächtigen Umständen, wie ein kluger und geschickter Sklave, der auch die gefährlichsten Befehle seines Herrn sich zum Vorteil zu wenden weiß. Er verfügt ohne Rücksicht, aber gewissenhaft, als wäre ihm eine große Pflicht auferlegt über Wohlstand und Glück, Leben und Freiheit dieses geflügelten Völkchens. Er bestimmt Tag für Tag die Zahl der Geburten, und zwar genau nach der Blumenzahl, die auf den Fluren blüht. Er sagt der Königin, dass sie verbraucht ist oder dass sie ausschwärmen muss. Er zwingt sie, ihren Nebenbuhlerinnen das Leben zu geben. Er hebt diese zu Königinnen, schirmt sie vor dem politischen Hass ihrer Mutter und veranlasst oder verhindert, je nach der Fülle des Blumensegens, dem früheren oder späteren Eintreten des Frühjahrs und den beim Hochzeitsflug zu befürchtenden Gefahren, dass die Erstgeborene unter den jungfräulichen Prinzessinnen ihrer jüngeren Schwestern in der Wiege tötet. Oder auch bei vorgerückter Jahreszeit, wenn die Blumenstunden kürzer werden, gebietet er den Arbeitsbienen, die ganze königliche Brut zu vernichten, damit die Ära der Umwälzungen ein Ende hat und die fruchtbringende Arbeit wieder aufgenommen wird. Er ist ein Geist der Vorsicht und Sparsamkeit, aber nicht des Geizes. Er weiß anscheinend um die verhängnisvollen und etwas vernunftwidrigen Naturgesetze der Liebe und duldet darum in den reichen Sommertagen, in denen die junge Königin ihren Liebhaber suchen geht, das Vorhandensein von 300 oder 400 törichten, ungeschickten, bei aller Geschäftigkeit nur hinderlichen, anspruchsvollen, schamlos müßigen, lärmenden, gefräßigen, groben, unsauberen, unersättlichen und ungeschlachten Drohnen. Aber sobald die Königin befruchtet ist, die Blumen ihre Kelche später öffnen und früher schließen, ordnete er eines Tages gelassen an, dass sie alle miteinander ermordet werden. Er regelt die Arbeit jeder Biene nach ihrem Alter. Er bestimmt die einen zur Pflege der Brut, die anderen zur königlichen Leibwache, welche die Königin zu unterhalten hat und sie nie aus den Augen verlieren darf. Wieder andere zum Ventilieren. Sie lüften mit ihren Flügeln den Stock, führen ihm Wärme oder Kälte zu und beschleunigen die Verdunstung des dem Honig zu viel zugesetzten Wassers. Wieder andere verwertet er als Architekten, Maurer und Steinmetzen. Sie hängen sich in Ketten auf, um Wachs zu breiten und bauen die Waben, während ein anderer Schwarm ausfliegt und einträgt. Nektar, der zu Honig verarbeitet wird, Blütenstaub zum Futterbrei für die Brut und Stopfwachs, Propolis, zum Verkleben und Befestigen der Bauten. Er weist den Chemikern im Bienenstaat ihre Aufgabe an, den Honig haltbar zu machen, indem sie einen Tropfen Ameisensäure in die gefüllten Zellen tun, den Arbeiterinnen, welche diese Zellen verdeckeln, den Straßenkehrerinnen, die Straßen und Plätze in musterhafter Ordnung halten, den Totengräberinnen, welche die Leichen fortschaffen und den Amazonen der Schildwache, die Tag und Nacht für Sicherheit des Eingangs sorgen, die Kommenden und Gehenden befragen, sich die jungen Bienen beim ersten Ausfluge merken, die Landstreicher, Bettler und Räuber fortjagen, Eindringlinge austreiben, gefürchtete Feinde in Masse angreifen und nötigenfalls das Flugloch verbarrikadieren. Endlich bestimmt er die Stunde, wo dem Genius der Art das große Jahresopfer gebracht wird. Ich meine das Schwärmen, wo das ganze Volk auf dem Gipfel seiner Macht und seines Gedeihens angelangt, der nächsten Generation plötzlich alles überlässt, seine Schätze und Paläste, seine Wohnungen und die Frucht seiner Arbeit, um fern im Ungewissen und Öden eine neue Heimat zu suchen. Es ist dies ein Akt, der bewusst oder unbewusst über die menschliche Moral hinausgeht. Bisweilen zerstört er, immer verarmt er und sicher zerreißt er das Glück gesegnete Volk, damit es einem höheren Gesetze gehorche, als das Gedeihen der Stadt ist. Wo entsteht dieses Gesetz, das, wie wir sogleich sehen werden, nicht so fatalistisch und blind ist, wie man wohl glaubt? In welcher Versammlung, welchem Rat, welcher gemeinsamen Sphäre hat er seinen Sitz, dieser Geist, dem sich alle unterwerfen und der selbst einer heroischen Pflicht, einer stets auf die Zukunft gerichteten Vernunft gehorcht? Es ist bei unseren Bienen wie bei der Mehrzahl aller irdischen Dinge. Wir beobachten einige ihrer Gewohnheiten. Wir sagen, sie tun dies und jenes, sie arbeiten so und so. Ihre Königinnen sorgen für Nachkommenschaft. Ihre Arbeiterinnen bleiben Jungfrauen und dann schwärmen sie. Damit glauben wir sie zu kennen und fragen nicht weiter. Wir sehen sie von Blume zu Blume hasten. Wir beobachten das behende Kommen und Gehen im Stock. Und dieses Leben scheint uns höchst einfach und beschränkt, wie jedes Leben, das instinktiv nach Selbsterhaltung und Vermehrung trachtet. Aber sobald das Auge tiefer eindringt und sich Rechenschaft ablegen will, erkennt es die erstaunliche Kompliziertheit der einfachsten Erscheinungen, das Wunder des Verstandes und des Willens, der Bestimmungen und Ziele, der Ursachen und Wirkungen, die unbegreifliche Organisation der geringsten Lebensakte. In unserem Bienenstock bereitet sich also das große Opfer vor, das den anspruchsvollen Volksgöttern gebracht wird. Den Geboten dieses Geistes gehorsam, der uns ziemlich unerklärlich erscheint, vorausgesetzt, dass er allen Instinkten und Gefühlen unserer Art zuwiderläuft, sind 60 bis 70.000 von den 80 bis 100.000 Bienen des Gesamtvolkes im Begriff, die Mutterstadt zur gegebenen Stunde zu verlassen. Es ist kein Augenblick der Angst, in dem sie davonziehen, kein plötzlicher toller Entschluss, das durch Hunger, Krieg oder Seuchen verheerte Heimatland zu fliehen. Ihre Selbstverbannung ist seit langem vorbedacht und die günstigste Stunde wird geduldig abgewartet. Ist der Stock arm und durch Unglück im Königshause, schlechtes Wetter oder Plünderung geschwächt worden, so wird nicht geschwärmt. Sie verlassen ihre Stadt nur auf dem Gipfel ihres Wohlstands, wenn der mächtige Wachsbau nach harter Frühjahrsarbeit in seinen 120.000 schnurgerade gebauten Zellen prangt und von frischem Honig strotzt oder von jenem bunten Mehl, das zur Auffütterung der Brut dient und Bienenbrot genannt wird. Nie sieht der Stock schmucker aus als am Tage vor der heroischen Entsagung. Es ist für ihn die Stunde ohnegleichen, die lebensvolle, etwas fieberhafte und doch so heitere Stunde des Überflusses und der Ausgelassenheit. Suchen wir ihn uns vorzustellen, nicht wie ihn die Bienen sehen, denn wir ahnen nicht, welche magische und furchtbare Gestalt die Dinge in den 6.000 bis 7.000 Facettenaugen annehmen, die sie an der Seite haben, oder in dem dreifachen Zyklopenauge auf ihrer Stirn, sondern so, wie wir ihn sehen würden, wenn wir ihre Größe hätten. Oben von der Wölbung, die noch ungeheurer ist als die des St. Peter in Rom, bis auf den Fußboden herabgehen zahlreiche senkrechte, parallele Riesenmauern, die im Finstern und im Leeren hängen und die man, im Verhältnis gesprochen wegen ihrer kühnen Bauart, ihrer Genauigkeit und Riesenhaftigkeit mit keinem menschlichen Bauwerk vergleichen kann. Jede dieser Mauern, deren Baustoff noch jungfräulich frisch, silbern, unbefleckt und duftend ist, besteht aus Tausenden von Zellen und enthält Vorräte, von denen das ganze Volk wochenlang leben könnte. Hier und dort leuchten rote, gelbe, schwarze und veilchenfarbene Flecken. Es ist Pollen, der befruchtende Blumenstaub der gesamten Frühlingsflora, in durchsichtigen Zellen bewahrt und ringsherum in schweren, üppigen Goldgewinden mit starren, unbeweglichen Falten, der Aprilhonig, der reinste und duftreichste in 20.000 schon verdeckelten Behältern, die nur in den Tagen der höchsten Not erbrochen werden. Weiter unten reift der Maihonig noch in seinen weit geöffneten Behältern, an deren Rand eine wachsame Schar für ununterbrochenen Luftwechsel sorgt. In der Mitte, fernab vom Lichte, dessen Diamantstrahlen durch die einzige Öffnung dringen, schlummert im wärmsten Teile des Bienenstockes die Zukunft oder beginnt zu erwachen. Es ist dies der Bezirk des Brutraums, in dem die Königin und ihre Mägde hausen. Etwa 10.000 Zellen, in denen die Eier ruhen, 15 oder 16.000, die von den Larven bewohnt sind, und 40.000, in denen die wachsbleichen Nymphen von Tausenden von Pflegerinnen gewartet werden. Diese Zahlen entsprechen genau einem stark bevölkerten Stock zur Zeit der Volltracht. Endlich, im Allerheiligsten des Kinderhimmels, 3 bis 12 geschlossene, verhältnismäßig sehr große Weißelzellen, in denen die jungen Prinzessinnen in einer Art von Leichentuch gehüllt, unbeweglich und bleich ihre Stunde erharren und im Finstern genährt werden. Ende von Abschnitt 3.